Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die meisten Deutschen hängen am Bargeld. Kein Wunder, es ist beruhigend, ein paar Scheine in der Schublade zu haben. Aber das ist nicht das Einzige, was Bargeld so attraktiv macht. Die Smaragdzahl schillert auf der Vorderseite. Beim Kippen der Banknote bewegt sich ein Lichtbalken auf und ab. Je nach Blickwinkel ändert sich ihre Farbe von smaragdgrün zu tiefblau. Euroscheine sind Kunstwerke. Aber die schicken Details wie Smaragdzahlen, Lichtbalken oder Chamäleon-Effekte sind kein Selbstzweck. Nicht lach pour lach, sondern sie sollen in erster Linie signalisieren, dass die Banknoten keine falschen 50er sind. Vielmehr echtes Geld, das jeder bedenkenlos annehmen, aufheben oder weitergeben kann. Die schönen Scheine sind in Deutschland trotz vieler Möglichkeiten, bargeldlos zu bezahlen, immer noch sehr beliebt. Bargeld gibt der Mensch nicht so leichtfertig aus wie Plastikgeld oder digitales Geld. Das zeigen wissenschaftliche Untersuchungen. Bares ist jedenfalls sehr gefragt. Und die Notenbank musste in den letzten Jahren viele neue Scheine ausgeben. Karl Ludwig Thiele ist bei der Deutschen Bundesbank für Bargeld zuständig. Als der Euro eingeführt wurde im Januar 2002, hatten wir eine umlaufende Menge an Euro-Banknoten von 220 Milliarden Euro. Ende 2014 wurde die Grenze von 1000 Milliarden Euro überschritten. Und danach hat der Aufwärtstrend angehalten. Die Bargeldmenge ist dabei deutlich stärker gewachsen als die Wirtschaft. Ungefähr die Hälfte der vielen Milliarden in Banknoten hat die Deutsche Bundesbank ausgegeben. Unsere Fachleute gehen davon aus, dass lediglich 10% zum Bezahlen in Geschäften verwandt werden, 20% werden im Inland gehalten, weitere 20% im Euro-Ausland und 50% außerhalb der Eurozone. Denn es gibt Schwachwährungsländer, es gibt Länder, in denen sie wie Türkei oder Ägypten problemlos in touristischen Zentren in Euro bezahlen können, sodass das Bargeld auch im Euro in vielen Ländern zur Wertaufbewahrung genutzt wird. In vielen Ländern haben wir eine Inflationsrate, die hat 8, 10 oder 12%. Und wer sich dagegen schützen will, der geht natürlich in eine wertstabile Währung wie den Euro oder eben auch den Dollar. Und deshalb gehen wir davon aus, dass sehr viel Geld außerhalb der Eurozone genutzt wird. So ist der Euro zum Beispiel in Russland oder in der Türkei recht beliebt als eiserne Reserve, und zwar in Bar. Denn ein Euro-Konto kann der Staat gut überwachen und schnell einfrieren oder gar plündern. Obwohl der Euro eine vergleichsweise solide Währung ist, besitzen auch die Deutschen viel Bargeld, das sie nicht im offiziellen Zahlungsverkehr verwenden. Sie horten es. Karl Ludwig Thiele? Aber wenn wir als Bundesbank einfach mal sehen, wie viel Euro haben wir ausgezahlt und das durch die Anzahl unserer Bevölkerung teilen, da müsste eigentlich jeder Bürger etwa 7.000 Euro bar im Portemonnaie haben. Das hat er aber nicht. Sondern, statistisch gesehen, nur 100 Euro. Die Deutschen bunkern also massenhaft Geldscheine. Die Bundesbank schätzt ihren Wert auf 135 Milliarden Euro. Manche liegen als Sicherheitsreserve unter Kopfkissen oder in Tresoren. Manche wandern als Schwarzgeld in der Schattenwirtschaft von Hand zu Hand. Andere dienen als Bestechungsgeld. Etliche kursieren auch in den Netzwerken der organisierten Kriminalität oder des Terrors. Eine amtliche Obergrenze für Barzahlen könnte die kriminellen Machenschaften etwas erschweren. Hans-Christoph Pauli vom Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV ist trotzdem dagegen. Als Verbraucher ist man auch hin und wieder in der Situation, dass man zum Beispiel etwas verkaufen möchte. Das kann der eigene Wagen sein, das kann vielleicht ein Boot sein, ein Klavier, irgendwas anderes Wertvolles. Und wenn ich etwas Wertvolles aus der Hand gebe, dann laufe ich damit nicht immer in ein Ladengeschäft, sondern ich finde vielleicht auch einen privaten Käufer oder einen fliegenden Händler. Und wenn ich dann den Schlüssel übergebe oder die wertvolle Sache aus der Hand gebe, dann möchte ich als Verbraucher eigentlich auch wissen, dass ich den Gegenwert tatsächlich in der Hand halte. Und dann gilt für viele Verbraucher nach wie vor nur Bares ist Wahres, weil man ja als Verbraucher wesentlich schlechter prüfen kann, ist jetzt wirklich pünktlich eine Zahlung eingegangen, ist diese Zahlung auch wirklich berechtigt, ist das vielleicht von einem gehackten Account gekommen. Bargeld bietet Sicherheit. Man kann sich treffen, das Geschäft Zug um Zug abwickeln, Ware gegen Cash und fertig. Es gibt allerdings eine digitale Alternative für schnelles und sicheres Bezahlen, die bald zur Verfügung steht. Instant Payment heißt das Zauberwort. Sofortige Bezahlung. Das Smartphone macht es möglich. Diese superschnelle Technik hat aber auch ihre Nachteile. Deswegen kommen die Vorstöße mancher Politiker und Ökonomen, das Bezahlen mit Bargeld zu beschränken, bei Verbraucherschützer Christoph Pauli nicht gut an. Es bedeutet auch, dass der Verbraucher dann angewiesen darauf ist, dass er ein anderes Zahlungsmittel nutzt und dass er dann natürlich auch eingeschränkt ist in seiner Wahlfreiheit, vielleicht auch zu sagen, ich möchte jetzt keine Datenspuren hinterlassen oder ich möchte jetzt kein Instrument einsetzen, für das ich selber wieder Geld bezahle oder ich habe mich vielleicht sogar dagegen entschieden, mit einem Bankkonto zu arbeiten. Auch solche Verbraucher gibt es. So bietet der Einzelhandel zwar immer mehr Bezahlvarianten an, aber selbst an modernsten Selbstbedienungs-Scannerkassen bleibt das Zahlen mit Cash oft eine Option. Der Bezahlautomat nimmt trotz neuester Technik schnödes Bargeld an. Denn viele Kunden zahlen eben lieber mit Scheinen oder Münzen. Auch aus der Sicht des Händlers hat Bargeld einen großen Vorteil. Er hat sein Geld sofort in der Hand. Scheine und Münzen bergen aber ebenso verschiedene Nachteile. Bernd Ohlmann, Sprecher des Handelsverbands in Oberbayern. Das Problem an der Sache ist allerdings, dass die Handlingkosten für Bargeld für den Handel immer weiter steigen. Und das ist natürlich vielen Einzelhändlern ein Dorn im Auge. Nachteil des Bargelds ist sicherlich zum einen, gerade im sensiblen Lebensmittelbereich, das Thema Hygiene. Bargeld, Münzen und auch Scheine sind nicht so hygienisch. Dann ist es sicherlich auch die Dauer des Bezahlvorganges. Auch da ist es so, dass bargeldlos einfach schneller geht. Und letztendlich ist es auch so, dass die Gefahr von Differenzen beim Bezahlvorgang, das heißt Fehlbeträge, dadurch ausgeschlossen werden. Das ist alles beim Bargeld nicht vorhanden. So begrüßen die Händler, dass die Kunden trotz aller Liebe zum Bargeld doch immer öfter zu anderen Zahlungsmitteln greifen. Ganz klar natürlich, das bargeldlose Bezahlen ist auf dem Vormarsch auch in Bayern. Das Plastikgeld, wie es so schön salopp genannt wird, gewinnt immer mehr Umsatzanteile, auch die Kreditkarte. Letztendlich allerdings wird die Zukunft des Bezahlens sicherlich nicht das Bargeld sein und auch nicht das bargeldlose Bezahlen mit Kreditkarte oder EC-Karte, sondern das Bezahlen per Smartphone. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Wir merken, dass gerade in dem Bereich sehr viel experimentiert wird und sehr viele Start-ups und Gründerfirmen unterwegs sind, die einfach schauen, wo können wir dann eben dort Nischen besetzen und experimentieren mit dem Kunden. Fintech heißen diese Firmen im Fachjargon, weil sie mit digitaler Technik neue Finanzdienstleistungen entwickeln. Eine dieser innovativen Firmen richtet sich aber genau gegen diesen Trend. Sie erleichtert ausgerechnet das Barzahlen. Diese Firma verknüpft die Welt des Onlinehandels mit der Welt des Bargelds. Junge Verbraucher und Konsumenten mit schlechter Bonität haben nämlich bei Online-Käufen ein Problem. Sie können nicht mit Karte oder auf Rechnung bezahlen. Manche wollen bei Online-Käufen aber auch keine Bankdaten eingeben. Die Idee? Diese Firma ermöglicht solchen Online-Käufern, ihre Bestellungen in ganz normalen Geschäften an der Kasse bar zu bezahlen. Das funktioniert im Grunde ziemlich simpel. Der Online-Käufer bekommt beim Bestellen einen Code, entweder per E-Mail oder per SMS oder mit der Post. Mit diesem Code geht er in ein Geschäft, das bei diesem Bezahlsystem mitmacht. Die Kasse ist dann mit dem Online-Anbieter verbunden. Der Käufer zeigt den Code an der Kasse und bezahlt die Rechnung im Laden mit Cash. Das Kassensystem schickt dann sofort eine Zahlungsbestätigung an den Online-Verkäufer. Der weiß, dass er sein Geld bekommt und liefert die bestellte Ware ohne Angst vor einem Zahlungsausfall. Und der Einzelhändler wiederum, der seine Kasse zur Verfügung stellt, lockt Kundschaft ins Geschäft. Das erklärt, warum manche Einzelhändler diese Möglichkeit anbieten. Ansonsten versuchen Händler und Banken aber eher, das Bezahlen mit Scheinen oder Münzen zurückzudrängen. Smartphone-Apps ermöglichen inzwischen sogar, Geld von Handy zu Handy zu schicken. An Freunde zum Beispiel, am Geburtstag. Das funktioniert ohne den Kontobandwurm IBAN, bei Beträgen unter 30 Euro sogar ohne einen lästigen Zahlencode. Weniger Bargeld, mehr Buchgeld. Das ist der Trend im legalen Wirtschaftsleben. Karl-Ludwig Thiele von der Deutschen Bundesbank. In den letzten Jahren beobachten wir in unserer regelmäßig durchgeführten Befragung zum Zahlungsverhalten in Deutschland besonders in der jüngsten Altersgruppe, der 18- bis 24-Jährigen, eine merkliche Abnahme des Barzahlungsanteils und eine deutliche Zunahme beim Besitz von Girokarten. Und die jungen Menschen zeigen sich auch offen gegenüber innovativen Bezahlverfahren. Bargeld wird aber trotzdem nicht verschwinden, jedenfalls nicht von allein. Denn die Menschen wollen nicht völlig auf Scheine und Münzen verzichten. Verbraucherschützer Frank-Christian Pauli? Aber wenn man die Verbraucher fragt, dann haben sie zwar eine nicht mehr so hohe Bereitschaft, im Geschäft bar zu bezahlen, aber das Bargeld abzuschaffen, das finden über 90% der Verbraucher, die da befragt wurden, für eine schlechte oder jedenfalls keine gute Idee. Denn Bares ist das einzige Zahlungsmittel, das jeder kostenlos nutzen kann. Und, ganz entscheidend, anonym. Niemand erfährt etwas davon. Bargeld ist wichtig, weil es Verbraucher auch unabhängig macht. Man ist nicht darauf angewiesen, dass man einen Zahlungsdienstleister, einen Dritten einschalten muss, nur um etwas bezahlen, nur um ein Geschäft abschließen, etwas kaufen, eine Dienstleistung in Anspruch nehmen zu können. Man ist nicht angewiesen darauf, dass die Systeme technisch funktionieren. Wenn der Strom ausfällt oder das Mobilfunknetz oder wenn Computer kollabieren. Man ist nicht angewiesen darauf, dass man dafür auch noch etwas Zusätzliches bezahlen muss, denn Zahlungsdienstleistungen kosten auch Geld. Und es kommt hinzu, man ist nicht darauf angewiesen, dass irgendjemand anderes, Drittes, ein Anbieter, ein Zahlungsverkehrsdienstleister auch noch mitverfolgen kann, für was gebe ich mein Geld aus, Daten sammeln kann, mit denen man möglicherweise etwas über meine Einkaufsstrategien, meine Wünsche, meine Bedürfnisse ausforschen kann, obwohl ich das vielleicht eigentlich überhaupt gar nicht will. Oder dass Daten, die in dem Kontext gespeichert werden, vielleicht auch durch Datendiebstähle in ganz fremde Hände geraten. Trotzdem wird die Idee, Bargeld abzuschaffen, ernsthaft diskutiert. Auch von renommierten Wirtschaftswissenschaftlern wie Kenneth Rogoff, der Chefökonom des Internationalen Währungsfonds war. Er hat bei einem Vortrag auf die Schattenseiten der Bargeldwirtschaft hingewiesen. There is a lot of cash out there. So in the case of the United States, there's about $4,000 for every man, woman and child. Da draußen ist eine Menge Bargeld unterwegs. In den USA zum Beispiel sind das $4,000 pro Person und in anderen Ländern ist das ganz ähnlich. Und fast 80% davon sind $100-Scheine. Vielleicht fragen Sie jetzt, wo ist dieses ganze Geld? Die kleinen Scheine, die werden ganz normal verwendet, etwa zum Einkaufen. Aber die großen Noten lassen sich nicht so leicht aufspüren. Und Untersuchungen zeigen, dass davon das meiste in der Schattenökonomie und bei illegalen Geschäften eingesetzt wird. That suggests a lot of it's used in the underground economy and illegal activity. Anonymes Bargeld wird gerne für krumme Geschäfte verwendet, so der Vorwurf des Ökonomen. Etwa für Steuerhinterziehung in großem Stil, indem viele Scheine in Koffern heimlich über die Grenze in Steuerparadiese gebracht werden. Oder für Schwarzarbeit, wo gerne mal auf eine Rechnung verzichtet und lieber bar kassiert wird. Das dürfte auch in Deutschland oft passieren. So schätzt Wirtschaftsprofessor Friedrich Schneider aus Linz das Volumen der Schwarzarbeit auf 330 Milliarden Euro oder 10% der Wirtschaftsleistung. Ja, die größte Branche sind Baugewerbe, Handwerksbetriebe, einschließlich Reparaturen. Das sind 39, also fast 40% dieser 330 Milliarden werden in diesen Branchen schwarz erwirtschaftet. Dann kommt das Kfz und Maschinen, die repariert werden, mit 16%. Die ganzen Dienstleister, Hotels, Gaststätten, Taxi, Fuhrunternehmer, Busunternehmer nochmal mit 16%. die Unterhaltungs- und Vergnügungsbranche, hier also hauptsächlich Prostitution mit 12%. Und letztlich die haushaltsnahen Dienstleistungen, Nachhilfe, Friseur, Babysitten mit 17%. Also so teilt sich die Schattenwirtschaft in etwa in Deutschland auf die Branchen auf. Viele Menschen sind also an der einen oder anderen Stelle in der Schattenwirtschaft aktiv, arbeiten schwarz oder lassen schwarz arbeiten. Bezahlt wird fast immer mit Scheinen, weil die keine Spuren hinterlassen. Ohne Banknoten wäre Schwarzarbeit schwieriger zu verschleiern. Es wird einfach mühsamer, dann jemanden schwarz zu bezahlen. Aber wenn ich für Sie das Bad gefliest habe und Sie mir 500 Euro schulden, dann können wir auch am Wochenende, ist ein bisschen mühsamer, das meinte ich, gemeinsam einkaufen gehen und Sie bezahlen alles. Das ist nicht mal verboten. Bis ich 500 ausgegeben habe, dann habe ich genau mein gleiches Geld erhalten, halt jetzt in Form von Konsumgütern, aber das geht ohne weiteres. Bargeld ist aber auch bei vielen anderen kriminellen Geschäften oft das Bezahlmittel der Wahl, etwa im Handel mit Drogen. Natürlich wird der Joint, der zwischen 20 und 40 Euro kostet, wird fast immer bar bezahlt. Auch das wäre mühsamer mit Prepaid-Karten oder im Tauschgeschäft zu erwerben. Die großen Summen beim Rauschgift, also wenn das Geld dann der ganzen Einnahmen aus dem Rauschgift von den Dealern weiß gewaschen wird über Minderheitenlokale oder Transportunternehmen, geht dann weitgehend bargeldlos. Große Summen werden über Scheinfirmen von Deutschland woanders hin oder vom Ausland nach Deutschland überwiesen. Da müssen Sie erstmal nachweisen, dass es diese Firma nicht gibt. Das kann man, aber das ist sehr aufwendig. Im Endkundenbereich spielt Bargeld eine große Rolle, so wie beim Hehler Bargeld eine große Rolle spielt. So wie bei jedem Diebstahl, wenn wie bei uns auf der Uni Computer geklaut werden, meistens von Drogensüchtigen. Aber im großen Bereich, in der organisierten Kriminalität, passiert das nur noch im Tatort-Krimi, dass da 1 oder 2 Millionen durch halb Europa gefahren werden. Würde Bargeld abgeschafft, so würden Schwarzarbeit und Kriminalität zwar nicht verschwinden, aber etwas zurückgedrängt. Ökonomen wollen die Bargeldwirtschaft allerdings auch noch aus einem anderen Grund einschränken. Ohne Bargeld könnten Notenbanken die Konjunktur vermutlich besser ankurbeln und Staaten dadurch leichter entschulden, und zwar per negativen Zinsen. Bei negativen Zinsen müssen Sparer fürs Aufbewahren ihres Geldes Zinsen an die Bank bezahlen. Je mehr und je länger sie sparen, desto mehr Geld verlieren sie. Das heißt, wenn die Bank negative Zinsen verlangte, dann wäre es höchstwahrscheinlich, dass die Kunden mehr Geld ausgeben und mehr konsumieren würden. Solange die Menschen allerdings ausweichen und ihr Geld in Form von Scheinen zu Hause bunkern können, funktioniert die Geldpolitik mit negativen Zinsen nicht. Aber auch wenn die Wirtschaft mit negativen Zinsen wieder besser in Schwung käme, so wäre es doch auch sehr gefährlich, Bargeld abzuschaffen. Denn damit würden die Menschen als Konsumenten noch gläserner und als Staatsbürger noch durchsichtiger. Schwarzgeldexperte Friedrich Schneider? Das Bargeld ist der letzte Hort der Freiheit. Was ich mit meinem Bargeld mache, weiß niemand außer mir. Und Bargeld entzieht sich dem staatlichen Zugriff. Wenn ich Bargeld abschaffe, dann kann ich ohne weiteres Negativzinsen durchsetzen auf meinem Konto. Da kann ich nichts dagegen machen. Mein Bargeld zu Hause können Sie nicht mit negativen Zinsen belasten. Das funktioniert nicht, ja. Also es ist halt auch ein bisschen der Versuch, den Bürger stärker zu kontrollieren und ihm einem Element zu entziehen, wo er staatlichen Aktionen ausweichen kann. Außerdem könnten Banken, Kreditkartenfirmen und andere Zahlungsdienstleister viel leichter an der Preisschraube fürs Bezahlen drehen. Sie verlangen ja Geld für ihren Service, wenn Verbraucher nicht mehr auf Scheine und Münzen ausweichen könnten. So spricht unterm Strich doch einiges dafür, Bargeld nicht vollständig aufzugeben. Zur Ehrenrettung des Ökonomen Kenneth Rogoff muss man freilich sagen, dass er gar nicht alle Scheine abschaffen möchte, sondern nur die großen. Die kleinen Kunstwerke mit den schillernden Zahlen und vielen anderen Effekten würde er noch sehr lange im Umlauf lassen. Die Smaragdzahl ist eine glänzende Zahl auf der Vorderseite. Beim Kippen der Banknote bewegt sich darauf ein Lichtbalken auf und ab. Je nach Blickwinkel ändert sich ihre Farbe von smaragdgrün zu tiefblau. Sie hörten Liebling Geldschein vom Bargeld in Deutschland. Eine Sendung von Stefan Schmidt. Regie hatte Stefanie Ramp. Gesprochen haben Irina Wanka und Beate Himmelstoß. In der Technik war Daniela Röder. Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen. Wenn Sie mehr über Geld und Wirtschaft wissen wollen, lohnt sich ein Blick in unser Podcast-Center. Dort gibt es noch viele weitere Sendungen zum Thema.